SWR 2 Hörspiel. Guten Morgen. Moin. Morgen, Rudi. Seid ihr schon lange da? Nö, Fritz untertreibt wie immer. Er hat vor Aufregung die ganze Nacht nicht geschlafen und wartet seit 6 Uhr hier. Quatschkopf. Also, wenn ich diese Reise nicht gewonnen hätte... Kneifen geht nicht. Rudi, mach keinen Blödsinn. Wir haben nur deinetwegen gebucht. Weil man dich nicht allein auf die Straße lassen kann, geschweige denn auf eine Reise. Vielen Dank. Ihr seid echte Freunde, immer liebenswürdig. Endlich ist das ein. Du verdienst uns gar nicht, du miese Peter. 5 Tage mit euch in einem Bus. Hoffentlich überlebe ich das. Ich habe vorgesorgt. Wie meinst du das? Eine Thermosflasche voll mit eiskaltem Kirsch. Oh, das erste vernünftige Wort heute Morgen. Guten Morgen, die Herren. Haben Sie auch morgen. Die praktische Burgentour der Firma Haller gebucht? Ja, morgen. Guten Morgen. Ja, hey, haben wir. Halle. Fein, mein Name ist Gudrun Böhme. Ich bin Ihre Reiseleiterin. Darf ich mal Ihre Tickets sehen? Ich habe nicht bezahlt. Wie bitte? Ich habe die Reise gewonnen. Ach, Sie sind das. Herzlich willkommen an Bord. Ich hoffe, unsere Tour gefällt Ihnen. Das ist sehr die Frage. Der Rudi verträgt das Fahren im Autobus nämlich nicht. Aber wir passen schon auf, dass er nicht vom Sitz fällt. Also, weil er nicht ängstigen muss. In 2 von 3 Fällen ist er dann nur besoffen. Amen. Ach Gott, es geht doch nichts über echte Freunde. Sie sagen es. Wenn Sie bitte Ihre Koffer beim Fahrer abgeben würden. Ja. Entschuldigen Sie bitte, ist das der Bus für die Burgentour? Ja, guten Morgen. Mein Name ist Gudrun Böhme, ich bin Ihre Reiseleiterin. Angenehm, Baumann, Werner Baumann. Das ist meine Frau. Guten Morgen. Sehr erfreut. Geben Sie Ihre Koffer bitte beim Fahrer ab und Ihre Tickets, die hätte ich gern. Kommen Sie bitte mit? Ja. Los. Ich liebe rothaarige Frauen. Ach du meine Güte. Diese Frau Baumann? Ist das nicht ein Prachtweib? Vor allem von hinten. Nur ist gut, ja? Wir werden alte Burgen besichtigen und sonst gar nichts, kapiert? Und dabei von rothaarigen Burgdamen träumen. Was, Kalle? Lasst euch doch einmauern, ihr Schlaffis. Habt ihr denn jeden Sinn für Schönheit verloren? Nein, aber ich mag keine spiegelnden Sonnenbrillen. Weil du da drin so alt aussiehst, lieber Rudi. Zum ersten Mal in meinem Leben verwünsche ich mein Glück. So, meine Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen. Unser erstes Ziel ist heute Morgen die Burg Wildenstein. Konrad, unser Fahrer, schätzt, dass wir in knapp 3 Stunden dort sein werden. Deswegen halte ich jetzt lieber den Mund und erzähle Ihnen eine halbe Stunde vor Ankunft etwas über Wildenstein. Einverstanden? Du, Kalle, das ist ungesund. Was denn? Wenn man einer Frau so in den Nacken starrt, das gibt die gefürchteten Glubschaugen. Dämliche Bemerkung, Petz. Und ich trinke deinen Kirsch aus. Der Gedanke hat was für sich. Was heißt denn das? Her mit deiner Kanne. Oh, wir sind noch keine 20 Minuten unterwegs. Bist du den ganzen Kirsch alleine saufen? Hast du was gemerkt, Petz? Wenn es ums Trinken geht, reißt Kalle sogar seine Blicke von der Rothaarigen los. Er kann eben immer noch zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden. Sehr komisch. Du, ich habe noch einen Toast für dich, Kalle. Hä? Sie ist keine echte Rothaarige. Die Haare sind gefärbt. Willst du das wissen? Na, ich sag dir. Sei vorsichtig, bei Rudi gilt einmal Bulle, immer. Den Rudi haben sie doch zwangspensioniert wegen Farbenblindheit. Den einen kenne ich. Den habe ich schon mal gesehen. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Wenn ich bloß wüsste, wann und wo. Scheiße. Rausgekriegt, wer diese widerlichen Knacker sind? Der Kleine hat die Reise gewonnen. Die anderen sind seine Freunde, die ihn begleiten, sagt die Reiseleiterin. Der mit den weißen Haaren soll mal in einer Bank gearbeitet haben, aber genaues weiß sie nicht. Der mit der Stirnglatze kriecht mir die ganze Zeit mit seinen Augen unter den Rock. Das mit den Jeans war auch ein Fehler. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass... Idiot! Pass lieber auf, dass die mir vom Leibe bleiben. Angst. Mit denen bin ich schon fertig. Junge, Junge, Junge. Also Kirsch und Burgen. Das ist einfach zu viel. Was soll das heißen? Du bist müde? Bin ich allerdings. Von der Schönheit unserer Burgruinen völlig erschlagen. Kein Interesse mehr für Rothaarige? Keines. Ich denke nur noch an mein Bett. Allein oder zu zweit? Ganz allein, das kann ich dir sagen. Mensch, war das ein anstrengender Tag. Also, Kalle, an deiner Stelle würde ich mir das überlegen. Wieso? Sie starrt die ganze Zeit zu dir herüber. Ach, du Blödmann. Ja, doch, doch. Wie willst du das denn bei der Sonnenbrille überhaupt erkennen? Ich habe auch meine Tricks. Frauen müssen früh aufstehen, wenn sie mich täuschen wollen. Na, dann beobachte mal schön weiter. Ich räume jedenfalls das Feld. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht. Schlaf gut, Kalle. Für meinen Geschmack ist sie zu dick. Ja. Kalle Schwarm. Zu dick. Komisch. Aber Falten hat sie noch nicht. Woher weißt du? Beim Aussteigen habe ich sie mir genau angesehen. Keine Falten, aber angemalt wie ein Feuerschiff. Petz, ich staune. Ich bin nicht blind, wenn du das meinst. Oh, Entschuldigung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben alle gut geschlafen und sind für den zweiten Tag unserer Burgentour topfit. Wir fahren jetzt zur weinenden Witwe. Also richtig heißt sie Burg Orbach. Aber aus der Ferne sieht die Ruine tatsächlich wie eine trauernde Frau aus. Nach der Zerstörung der Burg durch einen feindlichen Nachbarn hat dort die Witwe des Ritters noch 10 Jahre in den Trümmern gelebt. Die Kunde davon soll den Grafen Eckstein so gerührt haben, wir dass er schließlich gleich zur Burgruine ritt und hoffentlich. Die Besichtigung mache ich nicht mehr mit. Ja, du hast ganz recht. Dann, wenn der Bus ist es kühler. Ich muss unbedingt was schlafen. Ja. Ich sag's dieser Gudrun. Hoffentlich kommt keiner von diesen Knackern auf dieselbe Idee. Ich halt's nicht durch, wenn die mich noch weiter belästigen. Nein, nein, nein. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich glaub, deine große Chance naht. Was meinst du? Deine Rothaarige zankt sich mit ihrem Mann. Oh, na schau mal vorsichtig nach rechts. Oh, tatsächlich. Ihr geht's nicht gut. Den ganzen Tag schon nicht. Wie kommst du denn darauf? Sie hat den ganzen Tag geschwitzt. Jetzt, Frauen schwitzen nicht, sie transpirieren. Na, dann möchte ich deinen Rotschopf nie richtig schwitzen sehen. Seit wann interessierst du dich für Rothaarige? Ich? Überhaupt nicht. Ich habe immer nur Kalles wohl im Auge. Na, na, na. Sie heißt übrigens Karin. Karin Baumann. Mich rührt der Schlag. Ich habe unsere Reiseleiterin gefragt, ganz einfach. Der Kalle traut sich an dich. Und das soll ich dir glauben? Jetzt knallt's. Was? Sie geht. Junge, da hängt der Haussegen aber schief. Sag mal, Petz, weißt du zufällig auch ihre Zimmernummer? Kalle macht dich nicht unglücklich. Wieso? Die ist doch schon verheiratet. Eure Suppe wird kalt. Armen Koko, Zünderin, Baba, Dose, der Schuss in Armen Koko. Ja, was ist? Ich muss schließen. Eine Runde noch, Herr Müller. Eine Runde muss noch sein. Also gut, wenn Sie jetzt zahlen, dann spendiere ich die letzte Runde. Das machen wir glatt. Ich lade euch alle ein. Ihr seid meine besten Freunde. Ja, gut, hier die Rechnung. Bitte sehr, ich kann keine Zahlen mehr lesen. Wenn Sie wünschen, mein Herr. Lieber Werner, warum ist denn deine Frau weggelaufen? Dicke hatte sie es. Dicke? Es ist ganz einfach dicke, plötzlich. Ja, Werner, wie meinst du denn das? Sie geht ja, nicht unter Menschen. Ich will keinen Menschen sehen. Nein, das will sie nicht. Trotz der roten Haare? Rot, du sagst es, du sagst. Denn sie war sauer, weil sie musste. Weil sie musste. Ich kann doch nicht in meinem Haus hocken. Das kann sie doch nicht. Und dann, Werner, dann ist ja diese Tour so eine Art Test. Ja, eine Testtour. Das ist gut, sehr gut. Testtour. Nicht bestanden. Sie wollten zurück nach Hause. Ach, ja. Ins Haus, ja. Aber ich habe Nein gesagt. Nicht ins Haus? Nein, nicht. Geht doch nicht. Immer nur im Haus. So, hier 136 Mark. Wollen Sie bitte nachzählen? Ich kann nicht zählen. Ist alles okay. Ja, ist alles okay. Ja. Ich bringe Ihnen dann die letzte Runde. Aber danach, meine Herren, danach bitte dann Simsalabim. Ja. Simsalabim. Simsalabim, bamba, saladu, saladim. Und als ein Jahr vergangen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Tag unserer Burgentour. Obwohl ich so den Eindruck habe, dass vier unserer Gäste eine etwas kurze Nacht hatten. Aber vielleicht tröstet Sie, meine Herren, dass unser nächstes Ziel, die Burg, immer stark ist. Was ich allen nur als Motto empfehlen kann. Diese Gefühllosigkeit. Frauen. Ich sage nur Frauen. Sag mal, Werner, deine Frau ist tatsächlich nach Hause gefahren? Ja, einfach so. Ohne Piep und Kommentar. Ein starkes Stück. Zettel hat sie mir geschrieben. Ich halte es nicht mehr aus, ich fahre nach Hause. Hat sie sowas schon öfters gemacht? Nee, bisher nicht. Das hatte also nichts mit uns zu tun. Nein. Warum fragst du? Na, ich weiß nicht. Ich hatte nur so den Eindruck, dass sie mir aus dem Weg ging, als ob ich, als ob ich sie stören würde, oder? Ach, Kalle. Da bildest du dir was ein. Sie kannte dich doch gar nicht. Eben, das meine ich doch. Ich denke mir, weißt du, ich fürchte, sie konnte die vielen Leute nicht ertragen. Nun guck mal nicht so traurig. Ich bringe euch Hilfe. Was ist das denn? Schüttel dich der Restalkohol? Evo, aber als ehemaliger Angestellter einer führenden Bank pflege ich Vorsorge zu treffen. Ich ahne das Schlimmste. Der Wirt in der Bar war so freundlich, meine Thermoskanne aufzufüllen. Riech mal, Freund Werner. Bitz, du bist der Größte. Danke, aber das weiß ich schon. Der Geist der Himbeere wird jetzt alle Kater die Flucht schlagen. Entschuldigen Sie. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid, dass Ihre Frau uns so plötzlich verlassen hat. Ja, mir auch. Die Tour hat ihr nicht gefallen? Nein, nein, nein. Nein, nein, damit hat es nichts zu tun. Das hat andere Gründe, ganz andere. Entschuldigen Sie, ich würde ja nicht... Aber wissen Sie, in meiner Firma, da wird man mich natürlich fragen, ob es an der Tour oder der Organisation gelegen hat. Und wenn dann natürlich Ihre Frau sich beschwert... Nein, nein, wirklich nicht. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Entschuldigung, sind Sie Frau Gudrun Böhme von der Firma Hallerei? Ja, was ist los? Name Frau Böhme, Obermeister Müller, zweites Revier. Sie haben nach unseren Informationen einen Werner Baumann in Ihrer Gruppe. Ja? Warum wollen Sie das wissen? Ist was passiert? Ja. Karin Baumann ist heute Morgen ermordet worden. Dann mal Prost. Trinken wir auf das Andenken einer Rothaarigen. Zum Wohl. Also eines sage ich euch. Nie wieder Burgen. Und nie wieder eine Bustour. Hat sich eure Leber inzwischen erholt? Rudi, du musst dir nichts darauf einbilden, dass du nur halb so viel verträgst wie wir. Ich habe eine Reise gewonnen. Ihr wolltet mich begleiten. Und wer hat euch abends ins Bett gebracht und morgens geweckt? 5 Tage geschuftet. Na, 5 Tage. Du bist ein Egoist, lieber Rudi. Einmal Beamter, immer Beamter. Wir haben in mitfühlender Trauer getrunken. Zugegeben, gelegentlich ein Gläschen zu viel. Um wen habt ihr getrauert? Um mich? Ach, Unsinn. Um die Karin Baumann selbstverständlich. Um einen gewaltsam dahingeschiedenen Rotschopf. Die Frau unseres neuen Freundes Werner Baumann. Wenn schon, lieber Kalle, dann die ehemalige Frau. In Wahrheit habt ihr den nächstbesten Grund gesucht, euch permanent volllaufen zu lassen. Also lieber mit Grund blau als grundlos besoffen. Grundlos! Das ist es, Petz. Ihr seid Fässer ohne Boden. Löcher ohne Stopfen. Hey, Rudi, was ist eigentlich los? Bist du sauer? Ja, bin ich. Ja, warum? Ein Mensch ist ermordet worden. Und das auf eine sehr hässliche Art und Weise. Und wir Gemütsakrobaten haben nichts Besseres zu tun, als darauf zu trinken. Also, so ganz Unrecht hat Rudi nicht. Naja, das stimmt schon. Ich gelobe jedenfalls Besserung. Naja, schön, meinetwegen. Also, ich auch. Wenn ihr so zerknirschte Gesichter macht, kann man sich vor euch fürchten. Okay, dann bestellen wir halt noch eine Runde. Herbert, noch eine Runde. Ja, komm schon. Ich werd verrückt. Die Ulla Jensen. Ja, Tag, Rudi. Schön, dich zu sehen. In alter Frische. Im Ruhestand. Nur als Alteisen, leider. Komm doch rein. Danke. Du, aber so wie du aussiehst, bekommt dir die Pension ja nicht schlecht. Hä? Uff, halbe, halbe, Ulla. Gelegentlich schlägt die Langeweile voller Heimtücke zu. Du und Langeweile? Tja, man entkommt seinem Schicksal nicht. Und wie geht's dir? Ach, danke, gut. Ich habe meinen Kommissarslehrgang bestanden. Na, Glückwunsch. Möchtest du ablegen? Danke, ja. Ja. So. Ja, und du, ich bin gleich in die Mordkommission versetzt worden. Nimm Platz. Danke. Na, was treibt mein alter Haufen denn so? Es hat sich nichts verändert. Viel Arbeit, eine Planstelle nach wie vor nicht besetzt. Und dein Nachfolger schwimmt mächtig und kommt nicht von der Stelle. Hab den Kerl nie leiden können. Er flucht auch auf dich, wenn dich das tröstet, Rudi. Ist ja schon komisch, ne? Dass ich ausgerechnet dich als Zeugen vernehmen soll. Keine Angst vor zahnlosen Löwen. Es geht also um Karin Baumann. Ja. Erzähl doch mal, wie du sie kennengelernt hast. Ach, das ist eine verrückte Geschichte. Ich habe in meinem Supermarkt bei einem Preisausschreiben eine 5-Tage-Fahrt gewonnen. Eine Busreise der Firma Haller. Romantische Burgen. Ja, die ging am Montag los. Heute vor 8 Tagen. Ja. Nun musst du wissen, dass ich 2 Freunde habe, auch im Ruhestand. Von denen habe ich schon gehört. Kalle und Petz. Ihr seid inzwischen ziemlich berüchtigt. Du meinst natürlich berühmt. Ja, natürlich. Entschuldige. Petz war zuletzt Leiter einer Bankfiliale und Kalle müsstest du eigentlich persönlich kennen. Er war Chef der Lokalredaktion vom Tageblatt. Ach ja, an den erinnere ich mich. Ja, die beiden haben mich begleitet, nennen wir es mal so. Dann habt ihr das Ehepaar Baumann kennengelernt. Ja, kennengelernt nicht. Frau Baumann war sehr, wie soll ich das sagen, sehr zurückhaltend. Machte um alle Leute im Bus einen großen Bogen, redete mit niemandem, hockte sich immer möglichst weit weg, guckte auch keinen von uns richtig an. Richtig. Und versteckte sich hinter einer riesigen Sonnenbrille. Das haben die anderen Fahrgäste auch erzählt. An beiden Tagen habe ich kein Wort mit ihr gewechselt. Soll oft wochenlang das Haus nicht verlassen haben. Am zweiten Abend hat sich das Ehepaar dann gezankt. Aha. Ja, im Speisesaal dieses fürchterlichen Schuppens, der sich Hotel nennt. Sie saßen allein an einem Zweiertisch und kriegten sich in die Wolle. Plötzlich stand sie auf und marschierte hinaus. Er blieb sitzen, ziemlich geladen. Dann stand er auch auf, kam zu uns an den Tisch und fragte, ob er sich dazusetzen dürfe. Naja, wir konnten schlecht ablehnen. Er suchte Gesellschaft. Ist ihm ja auch geglückt, wie er uns erzählt hat. Ach, weißt du, Ulla, wenn du mal in mein Alter kommst, wirst du den Spruch verstehen. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Na, egal. Wir sind jedenfalls fürchterlich versagt. Zu viert? Sicher. Ein Kneipenwirt hat uns gegen 2 vor die Tür gesetzt und wie durch ein Wunder haben wir das Hotel wiedergefunden, gegen 3. Die Nacht war kurz, um 7 mussten wir wieder raus. Ah, fürchterlich. Ja, und am Abend, als wir wieder klar denken konnten, erfuhren wir dann von dem Mord. Tja, die alte Regel. Meistens ist's der Ehemann. In diesem Fall war es nicht. Ja, richtig. Sie hat ihren Koffer gepackt, einen Zettel geschrieben. Ich halte es nicht mehr aus, ich fahre nach Hause. und hat sich ein Taxi genommen. Ein Zeuge. Ja, der Taxifahrer sagt, er hat sie 5:05 an ihrem Haus abgesetzt. Und wann ist sie ermordet worden? Zwischen 3 und 4. Die Verandatür war aufgebrochen. Wir vermuten, dass der Einbrecher das Haus beobachtet hat und dann in der 2. Nacht glaubte, in ein leeres Haus einzusteigen. Mhm. Wo hat er sie erschlagen? Auf der Treppe. Sie war wohl schon zu Bett gegangen und ist aufgewacht, weil der Einbrecher sich sicher fühlte und Lärm gemacht hat. Ist was gestohlen worden? Nein, nichts eben. Ach nee. Ja, der Einbrecher hat im Keller die Telefonleitung durchgetrennt. Und von diesem Knaben habt ihr keine Spur? Bis jetzt noch nicht. Dieser Einbrecher muss ein ziemlicher Anfänger gewesen sein. Wie meinst du das? Na, hör mal. Ein richtiger Einbrecher würde türmen, wenn unerwartet die Dame des Hauses erscheint. Und wenn er schon so blöd ist, sie alle zu machen. Mann, da hat er doch Zeit genug, in aller Ruhe einzusacken. Das sind eben nicht alle so kaltblütig wie ein hartgesottener Journalist. Na, danke für die Blumen. Apropos Blume, wenn ich so in mein Glas schaue... Schon verstanden. Herbert, wir verdursten! Hört mal, Jungs, ihr schluckt schneller, als ich zapfen kann. Habt ihr die Todesanzeigen gesehen? Ja, sicher. Was meinst du damit? Sie waren erster Ehe mit Eduard Kindler verheiratet. Ja klar, von Kindler Hoch- und Tiefbau. Eine Menge Zasterkalle. Na ja, ich weiß, ja. Freund Werner wird keine Not leiden. Das vermute ich auch. So. 3 Bier. Champions. Trink mal ein bisschen langsamer. Die anderen Gäste wollen auch noch eine Chance. Zu Befehl. Unser Herbert, ein guter Mensch. Immer. Unser Wirt. Er denkt an deine Leber. Meine Leber ist noch tipptopp. Ja, aber Bier macht dick. Ich und dick, das ist ja die Höhe. Du meinst die Breite. Sei du mal ganz ruhig. Wer sich in dicke Frauen vergafft, sollte schlanke Männer nicht beleidigen. Ich vergaff mich in dicke Frauen? Du tickst ja nicht mehr ganz sauber. Na, hör mal. Wer hat denn pausenlos zu Karin Baumann hingestarrt? Die war nicht dick. Schön, nicht gerade dick, aber sie hatte mehr Fett auf den Rippen als ich. Ach, hör mal, geh mal zum Optiker. Petz hat schon recht. Ich glaube, man nennt sowas vollschlank. Vollschlank? Die Karin Baumann war doch nicht vollschlank. Und wie? Warum hat sie denn immer den weiten Pullover und diesen Schlapperrock getragen? Petz, du bist und bleibst ein kurzsichtiger Geldzähler. Die Karin Baumann hat eine fantastische Figur. Ach nee. Seid ihr blind? Nein, uns trübt nicht die Leidenschaft im Blick. Ich dreh durch. Wir haben doch vor der Abfahrt zusammen auf dem Busbahnhof gestanden. Ist das richtig? Richtig. Und dann sind die Baumanns an uns vorbeigegangen. Richtig. Und ich habe gesagt, ich liebe rothaarige Frauen. Richtig. Und dann habe ich dich gefragt, ist das nicht ein Prachtweib oder so ähnlich? Richtig. Und du hast geantwortet, vor allem von hinten. Richtig. Danke, Rudi. Lieber Petz, das heißt aber, zu diesem Zeitpunkt konntest du ohne Leidenschaft und folglich mit klarem Blick die Figur als prächtig erkennen und loben. Von hinten. Keine Anzüglichkeiten, bitte. Kalle dachte auch mehr an Auszüglichkeiten. Aua. Du schaffst mich. Nicht verzweifeln, Kalle. Aber Petz hat schon recht. Auf dem Busbahnhof wirkte sie, naja, wenn nicht schlank, so doch sehr... wohl proportioniert. So formuliert der Gentleman. Aber später... So. 3 kurze. Für den guten Menschen. Was meinst du mit hm? So wie sie später angezogen war, wirkte sie tatsächlich vollschlank. Ha, Kalle, kein Protest? Ihr seid Banausen. Beide. Ihr seid blind für weibliche Schönheit. Moment mal, blind... Die hat doch immer diese verflixte Sonnenbrille aufgehabt. Kalle ist hier der Blinde, der Rotblinde. Ach, Petz, wie hast du es eigentlich erreicht, Leiter einer Bankfiliale zu werden? Oh, durchs Peter-Prinzip. Was für ein Prinzip? Ich bin so lange befördert worden, bis ich mit dem, was ich zu entscheiden hatte, überfordert war. Das glaube ich auf Anhieb. Aha, witzig. Trotzdem bist du farbenblind, Kalle. Dein tolles Weib hatte nämlich gefärbte Haare, wie unser Kriminalist im Ruhestand sofort konstatiert hat. Das stimmt. Und nicht nur farbenblind bist du, sondern auch kurzsichtig und obendrein zu eitel, eine Brille zu tragen. Genau, Kalle. Wo war die eigentlich auf der ganzen Tour? Ist schon komisch, dass wir so verschiedene Erinnerungen an die Baumanns haben. Und dann geht mir noch was dauernd im Kopf herum. Diese blöde Geschichte mit dem Telefon. Warum hat der Einbrecher die Telefonleitung zerschnitten, wenn er glaubte, allein im Hause zu sein? Freunde, ich glaube, wir sollten unsere verbliebenen grauen Zellen zusammenlegen. Tag, Ulla, hier ist Rudi. In Grenzen gut, danke. Nee, ich wollte dich was fragen zum Fall Karin Baumann. Mehr privat. Na klar, Ulla, ich bin pensioniert und du leitest die Ermittlungen. Ehrenwort und Beamteneid. Ja, bestimmt. Also, wie groß war Karin Baumann und wie viel wog sie? Nein, ich nehme dich nicht auf den Arm. Gut, ja, dann rufe ich später nochmal an. Nein, es geht um Kalle. Achso, du bist nicht allein. Okay, erzähle ich dir später. Sowas. Entschuldigung, das war ein pensionierter Kollege, der sich nicht an den Ruhestand gewöhnen kann. Bitte, das verstehe ich gut. Sie haben also schon für Eduard Kindler gearbeitet? Ja, fast 5 Jahre, bis zu seinem tödlichen Herzinfarkt. Dann übernahm der Junior das Geschäft, aber mit Joachim Kindler kam ich nicht klar. Es gab schon früher laufend Reibereien und als mich dann seine Mutter fragte, ob ich für sie arbeiten wollte, habe ich sofort zugegriffen. Dann kennen Sie also auch Werner Baumann? Sicher, schon lange. Er ist Architekt und hat sich mit dem Senior gut verstanden. Hat es Sie denn nicht gewundert, dass er später Karin Kindler geheiratet hat? Überhaupt nicht. Die beiden haben sich immer gut leiden mögen. Frau Schmid, ich habe natürlich von dem schrecklichen Unfall gehört. Und auch, dass sich Frau Kindler... Ach nein, da war sie ja schon Frau Baumann. Ja, dass sie sich danach sehr verändert hat. Verändert, Frau Kommissarin? Ja. Sie ist depressiv geworden und war ja lange in psychiatrischer Behandlung. Und hat es ihr geholfen? Ja. Vorher hat sie viel von Selbstmord gesprochen. Das war dann vorbei. Werner Baumann hat ausgesagt, sie hätte nie das Haus verlassen. Naja, nie ist übertrieben. Aber es stimmt schon. Sie wollte keine anderen Menschen mehr sehen. Die Leute, mit denen sie noch gesprochen hat, können sie an den Fingern einer Hand abzählen. Ich war sozusagen ihre Verbindung zur Außenwelt. Warum diese Busreise? Ich denke mir, aber bitte, das ist reine Spekulation. Werner Baumann hat sie dazu gezwungen. Wozu gezwungen? Endlich wieder unter Menschen zu gehen. Sich nicht mehr so zu verkriechen. Wieder zu leben. Hat Frau Baumann Ihnen von dieser Burgentour erzählt? Nein. Das heißt, sie hat mir plötzlich eine Woche freigegeben und gesagt, Werner wolle unbedingt mit ihr verreisen. Dabei hat sie geweint. Ich habe mir meinen Teil gedacht und lieber den Mund gehalten. So, guten Abend. Wem kennt ihr ja noch? Guten Abend, meine Herren. Ja. Sind Sie inzwischen wieder nüchtern? Oh, das ist stark. So hübsch und so bösartig. Nein, ich meine das ganz sportlich. Seit 4 Jahren bin ich jetzt Reiseleiterin. Aber so trinkfeste Rentner habe ich vorher noch nie im Bus gehabt. Ist das ein Kompliment? Oder meinen Sie es ernst? Das müssen Sie entscheiden. Gut, dann eine Frage. Ja? Darf ich Sie zu einem Glas Bier einladen? Wissen Sie, wie die anderen Gäste Sie genannt haben? Nö. Das Trio Infernale. Rotwein bitte. Ach, ich werde Abstinenzler. Von Mineralwasser wird dir schlecht, Petz. Vorsichtig. Das stimmt. Herbert, eine Flasche Rotwein. Rotwein? Ja, und bringt die bessere Sorte. Der Abend ist gelaufen. Warum so pessimistisch? Du hast doch eine attraktive junge Frau am Tisch. Meinen Sie mich? Na klar doch. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber vor Kalle müssen Sie sich hüten. Er ist ein gefährlicher Schwerenes. Sülz nicht, Petz. Er sieht zwar nicht so aus, das gebe ich zu, aber darauf sind schon viele Frauen hereingefallen. Noch ein Wort und du fällst raus aus dem Fenster. Oh. Also ich glaube, ich halte mich heute an Rudi. Oh. Er hat mir schon im Bus am besten gefallen. Oh, danke. So, der Rotwein. Was ist los mit euch? Nix. Na, Rotwein. Originalabfüllung Südtiroler Herzog von Saluern. Aspirin ist schon drin. Das ist beruhigend. Also dann, Kalle, schenk ein. Liebe Frau Böhme, ich muss Wenn Ihnen... Wenn ich Sie Rudi nennen soll, dann müssen Sie auch Gudrun sagen. Fein, gern. Du alter Heimtücker. Er heißt Petz. Und ich bin der Kalle, also zum Wohl. Zum Wohl. Also, Gudrun, ich muss Ihnen etwas erklären. Wir sind im Ruhestand, haben zu viel Zeit, wir trinken trotz aller guten Vorsätze zu viel und wir quatschen zu viel. Alles nicht strafbar. Nein. Und jetzt reden wir natürlich über den Mordfall Karin Baumann. Das habe ich nach Ihrem Anruf schon befürchtet. Petz hat nämlich schon ganz recht. Karl ist unser Schwerenöter. Das sieht man auf den ersten Blick. Danke. Ich kriege unter den Tisch. Benimm dich, Petz. Ja, vor der Abfahrt standen wir mit Ihnen, Gudrun, am Bus. Dann kam das Ehepaar Baumann und Sie sind dann mit dem Paar zum Fahrer gegangen. Kalle mit dem scharfen Auge verstieg sich dabei zu der Bemerkung, Karin Baumann sei ein Prachtweib. Was rein figürlich gemeint war. Ich verstehe schon, aber Karin Baumann... Sie würden also Kalles Urteil nicht teilen? Nein, bestimmt nicht. Sie war doch zum eher Wohl. Füllig. Zum Wohl. Zum Wohl. Gudrun, ist Ihnen aufgefallen, dass Karin Baumann gefärbte Haare hatte? Gefärbte Haare? Nein, aber sie trug ja auch dauernd dieses riesige Kopftuch. Richtig. Und diese alberne Sonnenbrille mit den verspiegelten Gläsern. Die hatte sie aber schon auf, als wir sie am Busbahnhof zum ersten Mal gesehen haben. Ja, aber sie hat sie nie abgesetzt. Als wollte sie sich verstecken. Das war's. Und jetzt erinnere ich mich, sie war viel zu warm angezogen. Sie hat transpiriert. Transpiriert? Die hat geschwitzt? Ja. Und schon am zweiten Tag hat sie keine Besichtigung mehr mitgemacht. Richtig, Petz. Mir ist noch was aufgefallen. Sie war angemalt wie angestrichen. Ja, völlig richtig und so unvorteilhaft, wie eine alte Frau. Und dann noch diese dicke Pullover, ein dicker Rock. Also nein, Karl, tut mir leid, aber ein Prachtweib war sie wirklich nicht. Wenn mir ein kleiner Einwurf gestattet ja? ist. Zum Wohl. Zum Wohl. Na, Petz, wie ist's? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hab ich. Also, der alte Kindler hat das Geschäft seinem Sohn Joachim hinterlassen. Seine Frau hat auf ihr Erbteil verzichtet gegen eine lebenslange Rente, von der unser eins nur träumen kann. Plus Haus und ein paar Aktien. Dann ist der Sohn Joachim tödlich verunglückt. Er war nicht verheiratet und deswegen ist der ganze Schmonzes an die Mutter zurückgefallen. Die ist zu diesem Zeitpunkt schon in zweiter Ehe mit Werner Baumann verheiratet gewesen. Gut, gut, gut, gut. Bist du auch fündig geworden, Kalle? Ja, ja, sicher, sicher. Ja, wir warten, Kalle. Entschuldigt. Tja, meine Zeitung hat nicht viel über den tödlichen Unfall berichtet. Aber ich habe mit unserem Polizeireporter gesprochen. Der Joachim Kindler, also der Sohn, war auf einem Richtfest. Es wurde ziemlich gesoffen und er hat vernünftigerweise sein Auto stehen lassen. Seine Mutter hat sich dann angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Und auf der Heimfahrt hat sie einen Unfall verschuldet, bei dem der Sohn, wie gesagt, getötet und sie schwer verletzt wurde. Sie hat das Haus nicht mehr verlassen seitdem. Keinen Menschen sehen wollen. Sie wurde depressiv. Ja, ja. Baumann hat ausgesagt, dass er zum Schluss nicht mehr wusste, was er tun sollte. Zu dieser Burgentour hat er sie regelrecht überreden müssen. Eine Frau mit diesen Problemen 5 Tage in einem Bus. Zusammen mit einer Reisegesellschaft. Ja, ja, das war schon eine Rosskur. Die bereits am zweiten Tag schiefgegangen ist. Er macht sich auch ziemliche Vorwürfe. Zu Recht. Ja, ja, das mag ja alles stimmen, aber mit dem Einbrecher musste er doch nicht rechnen. Nein. Rechnen musste er damit nicht. Der Kalle war heute wirklich geknickt. Ja, ja. Du redest nicht mehr mit ihm, was? Was? Ich sagte, du redest nicht mehr mit jedem. So? Und so? Entschuldige, Pitz. Ich bin mit den Gedanken ganz woanders. Das merkt man, lieber Rudi. Und wo? In diesem Hotel mit dem widerlichen Fraß. Am ersten Abend. Am ersten. Es bleibt unvergesslich. Würfelhühnerbrühe und gekochte Schuhsohlen mit Secondhand-Fritten. Wir haben zusammengesessen. Und Karin Baumann hat ständig zu uns herübergestarrt. Ja, hinter dieser albernen Sonnenbrille. Ja, Sonnenbrille und Kopftuch. Und hat immer wieder den Kopf zu uns hingedreht. Dann ist Kalle zu Bett gegangen. Genau, wir beide hatten nach dem Kirschner so fürchterlichen Durst. Die Baumanns blieben auch noch eine Weile sitzen. Ja, ich hab dir das von der Tünche in ihrem Gesicht erzählt. Ja, von dem Feuerschiff, was mich erstaunt hat. Denn sonst bist du bei Frauen blind wie ein... Blind? Das ist es! Blind! Ich bin ein Idiot! Das mit dem Idioten stimmt, aber wieso fällt dir das erst jetzt ein? Petz, was ist passiert, nachdem Kalle auf sein Zimmer gegangen war? Wir haben gesoffen, etwas getrunken. Dussel, ich meine mit dem Baumanns. Ja, nichts. Was soll mit denen los gewesen sein? Sie haben sie unterhalten. Eben, du Geldzählautomat. Danach haben sie sich unterhalten. Und was hat sie nicht mehr getan? Wer? Karin Baumann. Sie nicht mehr. Sie hat uns nicht mehr beobachtet. Eben, Petz. Genau das, Kalle, geht und sie beachtet uns nicht mehr. Tja, und? Mein Gott, schaltest du immer so langsam? Sie hat nicht meinetwegen oder deinetwegen zu uns am Tisch herübergestarrt, sondern Kalles wegen. Was regst du dich so auf? Kalle hat sie eben mehr beeindruckt. Ja, ja, sicher. Ein müder, abgeschlaffter, gähnender Rentner mit Stirnglatze und Lesebrille. Mensch, Petz, du bist naiv als... Ich weiß, als die Bankenaufsicht erlaubt. Verehrter Kalle, den Schwerenöter nehme ich hiermit feierlich zurück und bestätige Ihnen gern, dass Sie ein charmanter Mann sind, wenn Sie sich dazu bequemen, den Mund aufzumachen. Bitte? Ich sitze rechts von Ihnen. Hier, Kalle, das ist mein Knie. Seit 10 Minuten versuche ich, Ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Langsam zweifle ich an meiner Taktik. Verdammt, Ihr Knie. Wie konnte ich das denn nur vergessen? So schöne lange Beine. Kalle. Weil sie so wunderschöne enge Jeans trug. Kriegen Sie öfter so einen Rappen? Gudu, die Frau trug Hosen. Verdammt, ich bin doch nicht blind. Rote Haare lenken mich doch nicht vom Wesentlichen ab. Heute Abend trinken Sie aber nichts mehr. Den Rock, Gudu, hat sie sich erst nachher angezogen, nachdem sie uns vor dem Bus getroffen hatte und noch vor der Abfahrt. Ach, ich liebe Sie, Gudu. Sie hat mir mein Selbstvertrauen wiedergegeben. Das kann ich von Ihnen nicht behaupten. Hey, wo wollen Sie hin? Telefon, ich muss unbedingt telefonieren. Ja, bitte. Hallo, Rudi, hier ist Kalle. Ah! Pass mal auf. Ja? Ich hab's. Was hast du? Die Erklärung. Die Karin Baumann, bist du noch da? Ja, ja. Also pass auf, die Karin Baumann hat Hosen getragen, enge Hosen, wie ich dir versichern darf, als wir uns vor dem Bus getroffen haben. Und unmittelbar danach hat sie sich umgezogen, ist in diesen dicken, unkleidsamen Rock gestiegen. Gudu erinnert sich auch Gudu, wer ist Gudu? Gudrun Böhme, unsere Reiseleiterin von der Burgentour. Ja, ja, ich weiß, wer Gudrun Böhme ist. Und wohin hat sie dich jetzt geleitet? In die Paradiesbar. Hör zu, Gudu ja, ist Gudu, eingefallen. Gudu schon. Ja, Gudu ist eingefallen, also, dass Karin Baumann unmittelbar vor Abfahrt des Busses aus den Waschräumen gekommen ist, mit einem Koffer in der Hand. Wir mussten noch auf sie warten. So, so. Na, das passt ja zusammen. Was sagst du dazu? Kalle, ich habe eine Frage. Ja. Hast du Karin Baumann oder Karin Kindler, wie sie in erster Ehe hieß, gekannt oder mal begrüßt? Nee, hast du nicht. Aber mit dem ersten Ehemann, mit Eduard Kindler, bist du mal zusammengetroffen, ja? Sicher, sehr oft. Das war ja ein kommunaler Promi. Ein was war das? Ein kommunaler Promi. Hör zu, er zählte zur kommunalpolitischen Prominenz. Sehr schön. Und wo habt ihr miteinander gesprochen? Wie soll ich denn das jetzt? Auf Empfängen zum Beispiel oder Stehpartys oder richtig? Ja, Moment. Bist du auch mal in seinem Büro gewesen? Ja, sicher, klar doch. Danke, Kalle. Grüße Gudu von mir und klar, amüsiert euch noch schön. Ja, du, aber sauber bleiben, nicht? Bitte? Sauber. Also, wenn das stimmt, das wäre so dreist, das hätte klappen müssen. Rudi, du spinnst. Kein Gedanke daran, Ulla. Das kann ich doch nicht machen. Und warum nicht? Ich bin Beamtin. Ich leite eine Mordermittlung. Ich muss mich an die Strafprozessordnung halten. Und einen Staatsanwalt hast du auch noch an den Hacken. Eben. Okay, dann lass mich das machen. Das kann ich nicht, Rudi. Das verstößt gegen alle Vorschriften. Bei dir, bei mir nicht. Du, das darf ich gar nicht gehört haben. Ich war ja auch gar nicht da. Ja, bitte? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ja, ich weiß nicht so recht. Es ist mir... Ja? Oh, Entschuldigung. Ich heiße Gudrun Böhme. Ich bin die Reiseleiterin bei der Firma Haller Busreisen. Ja, Frau Böhme. Entschuldigung, Sie sind doch Frau Vera Schmid und arbeiten für, also haben für Frau Baumann gearbeitet. Ja. Warum fragen Sie? Ja, dann wissen Sie ja, also ich möchte Herrn Baumann damit nicht behelligen. Nicht nach dem, naja, Sie verstehen schon. Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Also, Frau Baumann war auf meiner Tour romantische Burgen und ist am zweiten Abend abgereist, nach Hause gefahren. Können Sie bitte zur Sache kommen? Ja, als der Bus nach dieser Fahrt gereinigt wurde, hat das Personal dieses Armband gefunden. Und zwar unter dem Sitz 4A. Ja, und dort hat Frau Baumann gesessen. Wissen Sie, normalerweise hätten wir einfach angerufen und uns erkundigt, aber so? Deswegen sind Sie also zu mir gekommen? Ja, ich dachte, Sie haben doch Frau Baumann gut gekannt. Ja, natürlich. Nein, ich glaube nicht, dass es Frau Baumann gehört oder gehört hat. Auf der Versicherungsliste steht das Armband jedenfalls nicht. Oh, naja, dann Sie denken, ich soll es wieder mitnehmen? Bitte, ja. Ja, dann vielen Dank und entschuldigen Sie die Störung. Hat's geklappt? Ich weiß nicht. Sie haben es also nicht wiedererkannt. Frau Kommissarin, ich bin mir nicht sicher. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber... Na, das sagen Sie doch, was Sie denken. Sie hat die ganze Zeit hinter ihrem Tisch gesessen und ich habe nur das Gesicht gesehen. Na, was meinen Sie denn damit? Ja, ich müsste sie halt mal laufen sehen, ihre Figur, ihre Bewegung. Nach dem Gesicht würde ich sagen 60% ja und 40% unsicher. Wir können ja warten. Es wird das Büro ja mal verlassen. Meinen Sie, es lohnt? Rudi würde mich in der Luft zerreißen, wenn wir es nicht zu Ende bringen. Na gut, dann warten wir. Aber nicht hier. Wir müssen ein Stück wegfahren. Hier kann sie uns ja vom Fenster aus sehen. Baumann? Vera hier. Eben war diese Reiseleiterin bei mir im Büro. Was? Warum denn das? Sie haben im Bus ein Armband gefunden und sie meint, es könne Karin gehört haben. Blödsinn. Sie hat's wieder mitgenommen. Aber auf der Straße unten hat sie sich mit dieser Kriminalbeamtin getroffen. Ein Zufall. Vielleicht. Hoffentlich. Stehen Sie noch vorm Haus? Nein, Sie sind eben weggefahren. Na also... Morgen, Herr Kriminalrat Jensen hier. Ja, ich wollte nur einmal wegen meiner Aktennotiz. Ich verstehe. Nein, in der Tat, eine tolle Wendung. Nein, darf ich das mal erklären? Ich habe 4 Zeugen. Nein, die Reiseleiterin, die sich ihrer Sache jetzt sicher ist. Ja, und die 3 im Ruhestand. Doch, das tue ich. Ich weiß, dass Sie nicht gerade den besten Ruf... Der eine war Hauptkommissar. Ja, ja, hier in der Mordkommission. Natürlich, Sie wissen doch... Der andere war Leiter einer Bankfiliale und der dritte war Redakteur. Herr Rath, was immer man Ihnen erzählt hat, es sind 3 zuverlässige Zeugen. Ja, trotz der Trinkerei. Doch, also davon bin ich überzeugt. Ich vertraue allen dreien. Vielen Dank, Herr Rath. So, da ist die Runde. Ja, danke, Herbert, danke. Sehr zum Wohl, bitte. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Dabei hätte alles so schön klappen können. Was meinst du damit? Dein Plan mit der Busreise. Ach so, ja, ja. Aber dann schlug dieser kleine, hässliche, unvorhersehbare Zufall zu. Welcher Zufall? Ja, ich. Ich verstehe nur Bahnhof. Meine Person. Am Bahnhof. Am Busbahnhof. Busbahnhof? Was ist denn los mit dir, Kalle? Nichts. Ich stehe nur mit diesen beiden Säufern ganz vergnügt am Busbahnhof, als du mit einer flotten Frau am Arm erscheinst. Flotte Frau? So flott, dass ich hinter ihr herschaue und einfach ganz weg bin. Nun musst du wissen, lieber Werner, dass mein Freund Kalle einer Frau auch ins Gesicht schaut. Aber nicht als erstes. Sag mal, schnappt ihr über? Ja, der Petz hat leider recht. Ein schöner, schöne Hüften begeistern mich mehr als hübsche Grübchen. Und das war euer Pech. Sag mal, Rudi, sind deine beiden Freunde schon besoffen? Nein, stinknüchtern. Pech war's, denn sie hat mich sofort erkannt. Wer hat wen erkannt? Die Frau, mit der du auf den Busbahnhof gekommen bist. Meine Frau soll Kalle erkannt haben? Nein, nicht deine Frau. Die Frau. Also, ich glaube, langsam wird mir das zu verrückt. Das täte uns leid, Werner. Schau mal, deine Frau Karin kannte den Kalle nicht. Karin war auch nicht auf dem Busbahnhof. Die saß zu Hause und wollte niemanden sehen. Na, jetzt wackeln auch bei dir alle Schrauben, Rudi. Kaum. Gut möglich, dass du deine Frau Karin bestürmt hast, mit dir diese romantische Burgenfahrt zu machen. Du hast ja auch für dich und deine Frau gebucht. Aber Karin hat nicht im Traum daran gedacht, mitzufahren. Sie hat das Haus überhaupt nicht verlassen. Worauf wollt ihr hinaus? Dass du am Montagmorgen mit deiner Geliebten auf den Busbahnhof gekommen bist. Ja, und dass er mich sofort erkannt hat. Auch Kalle hätte sie wohl erkannt, wenn er A, seine Brille getragen und B, sein Augenmerk nicht auf andere Schönheiten gerichtet hätte. Und weil sie mich gleich erkannt hat, ist sie sofort in den Damenwaschraum gesaust und hat sich verkleidet. Dicker, weiter Rock statt enger Jeans, dicker, weiter Pullover, Kopftuch bis zu den Augenbrauen, ja. Verspiegelte Sonnenbrille, kiloweise Tünche im Gesicht. Ja, sie hat sich also in aller Eile deiner Frau möglichst ähnlich gemacht. Was sie besser schon vorher getan Aber hätte. Ihr wart einfach zu sicher, auf dem Busbahnhof keinen Bekannten zu treffen. Und dann habt ihr 2 Tage Höllenängste ausgestanden. Hat der Kalle sie wiedererkannt? Oder hält die Maskierung etwa bis zum 2. Abend nicht mehr? Ich weiß immer noch nicht, ob ich euch ernst nehmen oder über euch lachen soll. Ich würde an deiner Stelle nicht lachen, Werner. Über Mord lacht man nicht. Mord? Natürlich. Du hast den Plan ausgeheckt und deine Geliebte hat deine Frau ermordet. Nix Einbrecher. Ja, nix Einbruch. Deine Geliebte, also die Privatsekretärin deiner Frau, hat die Hausschlüssel benutzt und einen Lärm gemacht, bis deine Frau Karin aufwachte und aus dem Schlafzimmer kam, um nachzusehen. 2 Schläge mit einem Schürhaken vom Kamin aus. Und Ehemann Werner erbt die ganze Firma. Jetzt seid ihr zu weit gegangen. Was euren greisen Hirnen da entspringt, das ist eine Sache für den Anwalt. Warte doch mal ab. Ja, uns ist nämlich aufgefallen, dass deine angebliche Frau, sagen wir, vor mir Angst hatte. Aber ich bin Karin Kindler oder Karin Baumann nie begegnet. Dagegen bin ich einige Male bei Eduard Kindler, als er noch lebte, im Büro gewesen und habe bei diesen Gelegenheiten seine Sekretärin kennengelernt. Vera Schmid heißt sie, falls dir der Name momentan entfallen sein sollte. Idiot. Nach dem Tod des Seniors vertrug sie sich nicht mit dem Junior, der die Firma übernommen hatte. Du verdammter Schnüffler. Nix, nix. Das hat sie selbst der Polizei erzählt. Und deshalb nahm sie das Angebot an, Privatsekretärin deiner Frau zu werden. Du hast sie also häufig gesehen und Schlüssel zu eurem Haus hatte sie auch. Und dann passierte das Unglück mit dem Junior. Deine Frau Karin verkroch sich in ihre Schuldkomplexe und du hast Veras Herz erobert. Ja, oder sie deines. Wer weiß das schon? Ja, theoretisch hättest du dich scheiden lassen können. Ja, aber du wolltest die ganze Firma, das ganze Geld. So wuchs der Gedanke an einen schönen, runden Mord. Ihr seid nicht nur verrückt, ihr seid gemeingefährlich. Da würden wir nicht einmal widersprechen, Werner. Für gemeine Typen sind wir gefährlich. Ich habe also ein Verhältnis mit Vera Schmid, der Sekretärin meiner Frau, meiner verstorbenen Frau. So ist es. Vera und ich haben also beschlossen, Karin umzubringen. Richtig. Und wie haben wir das gemacht? Ihr brauchtet beide ein Alibi. Du, lieber Werner, weil die Kripo immer zuerst auf den Ehemann guckt. Erst recht, wenn der durch den Tod seiner Frau reich wird. Ja, und Vera konnte in Verdacht geraten, weil sie Schlüssel zu eurem Haus besitzt und bei euch aus- und eingeht. Der Plan war kühn, genial und beruhte auf einem überzeugenden Bluff. Vera spielte deine Frau, die es am 2. Abend dann nicht mehr aushielt und mit dem Taxi nach Hause fuhr. Deine richtige Frau Karin saß zu Hause. Und damit sie das nicht zufällig verriet, hast du vor deiner Abfahrt die Telefonleitung durchgeschnitten. Denn dass sie ohne Vera oder ihren Ehemann nicht aus dem Haus ging, darauf durftest du dich verlassen. Sicher. Der Taxifahrer hat Vera Schmid kurz nach 1 vor eurem Haus abgesetzt. Sie hat dann 3 Stunden gewartet, ist mit den Schlüsseln ins Haus gegangen, hat Karin erschlagen, die Verandatür aufgebrochen und anschließend das Weite gesucht. Ganz einfach. wie du siehst. Beras Alibi war etwas dünn, ja, das will ich zugeben. Angeblich hatte deine Frau sie wegen der Bustour für eine Woche auf Urlaub geschickt. Ja, aber für sie sprach in den Augen der Kripo, dass sie ja nicht wissen konnte, dass und wann Karin vorzeitig zurückkommen würde. Ja, und du hast dir für die Mordzeit ein Alibi besorgt. Indem du mit uns gesoffen hast. Was uns besonders geärgert hat. Und weißt du, wodurch ihr aufgeflogen seid? Durch Kalles Fixierung auf hübsche Ärsche. Doch, so war's. Dass Kalle sich so geirrt haben sollte, hat uns allen keine Ruhe gelassen. Seid ihr fertig? Nein, noch nicht ganz. Sparen Sie sich den Rest. Morgen früh gehe ich zu meinem Rechtsanwalt. Sie hören dann von ihm. Das ist eine gute Idee, das mit dem Rechtsanwalt. Den werden Sie jetzt brauchen. Hm? Was soll das? Wir haben die Reiseleiterin dieser romantischen Burgenfahrt unter einem Vorwand zu Vera Schmid geschickt. Sie hat sie als die angebliche Karin Baumann wiedererkannt. Rudi, du lässt ihn laufen? Keine Bange, der kommt nicht weit. Ulla wartet mit einer Streife vor der Tür. Guck mal. Er hat sogar sein Bier stehen lassen. Wenn das kein überzeugender Schuldbeweis also, ist. Also, Kalle, was du so alles bemerkst. Ja, Alter schützt vor Scharfblick nicht. Wir sollten häufiger Busreisen machen. Psst.